Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Dropkick Drama Ausgabe. Hallo Thomas. Es ist die Nummer 92. Ah, noch nicht ganz. Und ich dachte mir mal, Thomas, ich begrüße immer dich. Warum begrüßt du mich nicht auch mal? Hallo Mirko. Hallo Thomas. So, das hätten wir dann auch erledigt. Ja. Heute haben wir ja ein sehr ausführliches Programm. Also heute wird es ja eine 7-Stunden-Sendung geben. Ja, wie immer bei ihm. Ich war ja gestern Abend in Hannover beim Wrestling, bei der EWP, der European Wrestling Promotion. Und ich habe ja von jedem Kampf Move für Move alles mitgeschrieben. Und wir werden dann jeden Kampf Move für Move durchgehen. Oh, das heißt, EWP-Bericht von Thomas. Natürlich, da werden wir allein 3 Stunden mit beschäftigt sein. Und dann gucke ich gerade noch SmackDown. Das habe ich noch nicht ganz zu Ende geguckt. Da läuft gerade Hart Dynasty gegen Trent Beretta und ich weiß gar nicht, wie der andere Kerl hieß. Ja, wrestling-technisch bin ich mal wieder total unaktuell. Ich weiß auch nicht, wie ich das wieder hinbekommen habe. Das können wir mal wieder vergessen. Was machen wir denn heute in der Sendung, außer den beiden Themen? Was? Raw? Was machen wir denn heute in der Sendung? Es gab ja am Wochenende, oder es gibt ja am Sonntag jetzt kein Wrestling-Pay-Per-View. Das heißt, einen Tipp haben wir nicht. Ich glaube, WWE lassen wir sogar mal aus dem Auge. Du könntest uns heute doch mal ein bisschen TNA hier durchreden. Du könntest mich mal wieder auf den aktuellen Stand bringen. Würde mich auch freuen. Es ist ja auch bald Lockdown. Vielleicht gucke ich das ja sogar. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, dass Lockdown heute Abend ist. Aber Lockdown ist erst nächste Woche. Und soll ich dir sagen, woran das lag, dass ich dachte, dass es heute Abend ist? Nee, nicht wirklich. TNA hat für Lockdown ein so bescheuertes Plakat. Da ist bei der, überall auf dem Plakat, inklusive bei der Schrift, sind dann immer so Blutfarbe. Ja, ich werde mir das gleich mal angucken. Das ist bei dem, wo das Datum steht, der 18. Da ist das so ungeschickt, dass man diesen mittleren Strich in der 8, da sind ganz viele so Bluttupfer dran und ich dachte mal die ganze Zeit, das ist gar keine 8, das ist eine 0. Was aber ja auch nicht gepasst hätte. Ich dachte, es wäre 10. April, aber es hätte ja dann der 11. April sein müssen. Aber dadurch dachte ich immer, das ist dieses Wochenende, das ist am 10. Bis ich dann jetzt bei der letzten Impact-Sendung am Montag begriffen habe, nee, es ist ja am 18., also nächste Woche. Im Moment ist TNA ja in einer relativ großen Krise. Weil diese ganzen, die Verlagerung da auf den Montag und als der Impact-Sendung auf den Montag als Konkurrent zu Raw, die macht denen ja doch ziemlich viel Schwierigkeiten, haben ziemlich schlechte Einschaltquoten und die Sendung haben ja auch durchweg sehr schlechte Kritiken. Und die letzte Sendung war eine der schlechtesten Impact-Sendungen, die man, glaube ich, je gesehen hat. Also das war eine ganz komische Sendung. Das, was am häufigsten kritisiert wurde, ist, da gibt es ja jetzt diesen, wie heißt der noch, der Engländer, dieser aufgepumpte Muskelmann da. Ja, Orlando Jordan. Wie heißt der noch? Wie heißt der noch da? Aus der British Invasion, der sich dann mit Bude. Ja, hier. Rob Terry. Ja, genau. Der ist ja da irgendwie, ich denke mal, der ist Intercontinental Champion, ist er aber ja nicht, der ist ja irgendwie Global Champion oder so. Und der wird ja so als Monster aufgebaut. Und es gab in der letzten Sendung ein ziemlich furchtbares Segment. Ich überlege gerade, gegen wen das überhaupt war. Ich glaube, das war gegen Hernandez war das, glaube ich. Mhm. Genau, der hatte, glaube ich, einen Kampf gegen Hernandez. Und irgendwie am Ende hat der Hernandez dem dann wirklich so einen Stuhlschlag direkt auf den Kopf ungeschützt. Also der hat dann nicht die Arme hochgenommen, wie dass die anderen machen, die dann unbedingt noch Stuhlschläge machen, direkt auf den Kopf bekommen, dass das auch also richtig hart, das hat man gesehen daran, dass dann da auch das anfing zu bluten, also das war irgendwie nicht abgefedert und das ist natürlich eine Katastrophe. Also da hat Lance Storm dann auf seiner Wrestling-Seite unter anderem auch geschrieben, das war dann der Punkt, wo er gesagt hat, jetzt gucke ich TNA gar nicht mehr. Jetzt ist natürlich noch voll. Das war ja nun gerade auch noch in der Woche, kurz davor, der Selbstmord da von dem Chris Kenyon war. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja, klar. Und der hat ja auch unter unter anderem so ähnlich wie Chris Benoit damals das Problem gehabt. Das hat, also dieser Selbstmord, der hat ja wohl mehrere Gründe, aber seine Depressionen haben sicherlich auch was damit zu tun, dass er zu viel Gehirnerschütterung hatte. Der soll wohl ähnlich wie das bei Chris Benoit der Fall war, sich regelmäßig nach den Kämpfen da in der Umkleidekabine übergeben haben, und das ist dann häufig ein Zeichen für diese schlimmen Gehirnerschütterungen halt. Und dass man dann ausgerechnet, und in der amerikanischen Football-Liga gibt es auch ganz viel Diskussion um Gehirnerschütterungen und die Spätfolgen des Ganzen, und dass man dann bei TNA da diese ungeschützten Stuhlschläge auf den Kopf zulässt, also das ist eigentlich eine Katastrophe. Und haben viele gesagt, jetzt ist vorbei, jetzt gucken wir das Ganze nicht. Vorher Ring of Honor, die haben ja auch immer einen relativ aggressiven Stil. Da haben wohl die Wrestler in der Umkleidekabine von sich aus untereinander entschieden, dass sie in Ring of Honor auch grundsätzlich gar keine Stuhlschläge mehr machen, und WWE macht das ja auch nicht. Oder wenn WWE das macht, dann alle 3 Jahre, dann hat das aber ja auch eine entsprechende Bedeutung, und dann ist das ja auch nicht ungeschützt, sondern dann nehmen die ja mal die Hände davor. Also das war so ein... Ja, gegen Stuhlschläge an sich kann man ja auch nichts sagen. Also wenn die jetzt irgendwie auf dem Körper sind oder so, das ist ja nicht weiter dramatisch. Schaut nur nicht auf den Kopf, ne? Nee, auf dem Körper ist ja, das führt ja dann nicht zu diesen Folgen. Das haben sie ja auch... Eben, also gegen Stuhlschläge an sich ist nichts zu sagen, wenn sie dann an die richtigen Stellen führen. Genau. Ja, wenn sie vor allen Dingen, wie sie das bei Cena gemacht haben, wenn die auf dem Boden liegen und da diese Stuhlschläge machen, dann hauen die ja den Stuhl nicht auf den Körper, sondern auf den Boden daneben. So dass der dass das so klingt, also dass das wirklich laut ist, dass es ein Schlag ist, und dass aber nur ein Teil des Stuhls quasi auf den Körper überhaupt ankommt, sondern der Hauptaufschlag halt durch den Boden eigentlich kommt. Oder so. Oder wenn es gegen den Kopf geht, hält man halt die Hände hoch, dann ist ja nicht weiter dramatisch. So, ich gucke jetzt gerade auf die TNA-Karte, das Promotion-Post habe ich leider nicht gefunden, aber ich muss sagen, die Karte, die gefällt mir jetzt beim Blick drauf verdammt gut. Also ich sag nochmal, ich weiß die Karte aus dem Kopf nicht, aber ich sag nochmal so die ein oder anderen Programme, die ich jetzt mitbekommen habe bei Impact. Das ist einerseits der Rob Terry, der da halt als Monster gepusht wird. Das ist dann immer noch das Programm zwischen Kurt Angle und Mr. Anderson. Was ziemlich albern ist, da gab es auch in der letzten Impact-Sendung ein Leitermatch zwischen den beiden. Und bei dem Leitermatch gab es einen Schlüssel für den Käfig bei Lockdown zu gewinnen. Und ich weiß jetzt nicht genau, was das soll, weil normalerweise, wenn man ein Käfigmatch hat, dann gewinnt man das ja durch, dass man rübersteigt oder dass der Ringrichter die Tür aufmacht. Jetzt weiß ich nicht, wenn der eine den Schlüssel dabei hat, ob der Ringrichter dann nicht mehr aufmacht die Tür und ob nur der mit dem Schlüssel dann auch durch die Tür kann. Und ob der andere, wenn er den im Ring fertig macht, sich den Schlüssel auch schnappen kann. Also das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Das Match an sich könnte aber natürlich ganz gut werden. Mhm. Ich lese gerade, dass Ezekiel Jackson bei einer Hausshow verletzt wurde. Ausmaß noch unklar. Ja, der soll sich ziemlich am Knie verletzt haben. Das war in einer Hausshow in Schottland, habe ich vorhin noch im Wrestling Observer Podcast gehört. Der ist wohl irgendwie übers Seil und dabei, als er dann auf den Boden da kam, irgendwie falsch aufgekommen und hat sich wohl irgendwie, das Knie ist da wohl richtig kaputt gegangen. Ja, ob das jetzt dann nur eine Verstauchung ist und er nach einer Woche wieder okay ist oder ob das was Längeres ist, wird man sehen. Aber das ist ja nicht ungewöhnlich. Wir haben den ja live einmal gesehen und das ist ja erschreckend, was der da für ein Muskelpaket ist. Ja, ich kann es nur empfehlen, sich Ezekiel Jackson mal live anzusehen, am besten dann direkt am Gitter, erste Reihe, also es ist schon der Wahnsinn. So wie wir das gemacht haben, ja. Ich möchte gar nicht wissen, wie dieser Rob Terry im Vergleich dazu aussieht. Beim Fernsehen denkt man ja mal, die sind alle sehr ähnlich. Ja, ich weiß gar nicht, ob das dann noch schlimmer ist oder ob das ähnlich ist. Ich glaube, das ist noch schlimmer. Weil bei dem habe ich den Eindruck, der Kopf, der ist so klein, und ich glaube, der Kopf ist gar nicht so klein. Ich glaube einfach, der Körper ist so aufgepumpt, als wenn das so wirkt, dass der Kopf da eigentlich gar nicht dazugehört. Und das hast du bei Ezekiel Jackson nicht. Der sieht dann auch von den Proportionen zumindest noch normal aus, obwohl das nicht normal ist, was wir da gesehen haben. Ja, die Frage ist, will ich wirklich wissen, wie der von nahem aussieht? Man weiß es nicht. Man weiß es. Ein The Pope würde mich da schon mehr interessieren. Ein Programm noch zwischen Kurt Angle und Mr. Anderson. Anderson. Dann gibt es die Wargames wieder bei Lockdown. Team Hogan gegen Team Flair. Liefe Lockdown. Weder Hogan noch Flair mitkämpfen. Und idiotischerweise ist ja Ric Flair jetzt der Manager von AJ Styles. Aber AJ Styles ist auch nicht beim Team Flair dabei, sondern AJ Styles hat sein Championship-Match gegen den Pope. Also das ist alles ein bisschen eigenartig. Das Team Hogan ist, lass mich mal überlegen, das ist Abyss und der ist aber nicht noch mit drin in dem Team. Also auf der offiziellen Karte Team Hogan, Captain Abyss, Jeff Jarrett, RVD, Jeff Hardy gegen Team Flair, Captain Sting, Beer Money und Desmond Wolf. Genau, Desmond Wolf war das noch. Richtig. Ja, und dann ist der Hauptkampf, das ist so diese Fehde zwischen AJ Styles und dem Pope. Ja, das könnte sehr, sehr gut werden. Ja. Ja, Liefel Lockdown könnte auch sehr gut werden, da wir jetzt auch hier einen Jeff Hardy mit drin haben. Mal sehen, was der da auspackt. Ja, wollen wir mal gucken. Jeff Hardy macht bei TNA bisher einen sehr unglücklichen Eindruck. Also irgendwie habe ich den Eindruck, der war ja auch schon mal bei TNA und das hatte ja auch beim ersten Mal nicht so geklappt, dass Jeff Hardy nur eigentlich in der WWE so richtig gut wirkt. Das passt irgendwie nicht zusammen. Und RVD ist auch mehr irgendwie so eine Randfigur, was eigentlich schade ist, ne? Weil der ist ja nun wirklich, weiß ich nicht, 5 Jahre oder so nicht aktiv gewesen, also jedenfalls nicht so regelmäßig. Und der ist aber noch genauso gut im Prinzip. Der hat sich, also der war da nicht faul, sondern der hat sich offensichtlich fit gehalten. Und das ist schade, dass man da so wenig mitmacht. Also da hätte ich mir dann schon eher gewünscht, dass es dann irgendwie so eine Fehde, zum Beispiel AJ Styles gegen RVD oder so, das könnten schon tolle Matches werden. Weil mich da ein The Pope natürlich auch durchaus freut. Ja, finde ich auch gut, ja. Habe ich nichts dagegen. Den Aufbau fand ich schlecht. Weil dann auf einmal der Pope in der einen Woche gegen Desmond Wolf in der Impact-Sendung verloren hat. Dann hat er in der letzten Woche Pope einen Rückkampf gehabt mit Desmond Wolf, hat ihm vorher noch gesagt, und Desmond Wolf, wenn du gewinnst, dann kannst du auch meinen Title-Shot bei Lockdown bekommen. So als wenn dieser Titelkampf ganz unwichtig wäre. Also das fand ich schon ein bisschen komisch. Also das habe ich nicht verstanden, warum, um einen Kampf zwischen AJ Styles und dem Pope aufzubauen, warum da eine Mini-Fehde zwischen Pope und Desmond Wolf stattgefunden hat. Das hat meines Erachtens keinen Sinn gemacht. Grundsätzlich muss man übrigens sagen, dass interessanterweise die TNA Impact-Sendungen eine Katastrophe sind vom ganzen Booking und von diesen ganzen Storylines, weil die überhaupt keinen Sinn machen. Aber interessanterweise sind die Kämpfe, diese zeigen von der Qualität her besser als das, was auf Raw läuft. Das ist ein bisschen seltsam. Ja. Also die haben regelmäßig dann doch mal ein richtig gutes Match, was auch mal 10 Minuten geht. Und das finde ich dann schon erstaunlich. Das hast du bei Raw ja im Moment gar nicht. Das hast du ja sonst bei WWE im Prinzip nur bei SmackDown. Und bei SmackDown geht jetzt gleich Edge gegen Chris Jericho los. Ja, ich will das gar nicht wissen, du. Warte, das Ergebnis noch gar nicht, doch. Nein, ich will das auch nicht wissen. So, Pope AJ Styles könnte ein sehr, sehr gutes Match werden. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Beide sehr athletisch, sehr schön. Liefe Lockdown freue ich mich eigentlich jedes Jahr drauf. Das könnte auch gut werden. Kurt Engel gegen Mr. Anderson im Cage. Ja, die anderen Match von denen, so was ich da gesehen habe, gefiel mir noch nicht so fantastisch. Aber vielleicht gibt's da dann im Cage ja mal ein paar Überraschungen. Was letzte Woche auf Impact lief zwischen den beiden, da ist Kurt Engel einmal ganz unglücklich gestürzt. Da wollte er eigentlich von der Leiter und dann quasi so mit dem Bein auf die Seil fallen, auf das oberste Seil. Also und das hat, da ist er irgendwie bei abgerutscht und ist dann ganz unglücklich irgendwie auf den Hallenboden geknallt. Das sah gar nicht gut aus. Da habe ich erst gedacht, oh, da hoffentlich ist da nichts passiert. Und dann musste er ganz kurz danach auch noch, hatten sie dann auch noch einen Spot in dem Kampf, wo er einen Dropkick von der Ringecke gegen die Leiter zeigen musste. Das war schon ziemlich übel. Das war so ein bisschen, wirkte das für mich, als er da von dieser Leiter gestürzt ist, wie bei Stefan Raab, der da gestern aufs Gesicht gefallen ist. Mhm. Ja. Was ist noch auf der Karte? Sag mal, was bei den Frauen, was ist da für ein Kampf? Da gab's ja bei den Frauen ist noch kein Kampf auf der Karte, es ist nur noch ein weiteres ein weiterer Kampf auf der Karte, ein Cage-Match nochmal, natürlich. Kazarian gegen Shenmue versus Champion Douglas Williams. Ein Triple Threat. Ja, klingt so. Also, okay. Also Douglas Williams finde ich ganz gut. Und diese Storyline, dass er quasi gegen die Akrobaten ist und für das technische Wrestling und dass er die ganzen Highflyer in der X-Division alle bescheuert findet, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich finde nur, da passt Shenmue nicht rein. Da müssten sie irgendwie eher so jemanden wie, weiß ich nicht, Amazing Red oder sowas nehmen. Der also wirklich ein Highflyer ist, der da irgendwie schon länger in der X-Division ist und nicht so ein Newcomer wie Shenmue. Nichts gegen Shenmue, aber das passt irgendwie eher als Vertreter der X-Division, ist er da noch zu neu. Mhm. Finde ich. Bei der letzten Impact-Sendung war ein ganz dämliches Frauenmatch. Hast du das gelesen? Nee, ich habe keine Ahnung. Ich habe aber gerade so ein bisschen Lust, hier nachzugucken. Arzt gucken. Vielleicht werde ich mir mal vor Lockdown noch ein paar Impacts angucken. Also ich muss mal überlegen. Ich glaube, in der vorletzten Woche war eine Impact-Sendung, die irgendwas Interessantes war da. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber da war irgendwie ein interessanter Kampf, den man sich angucken kann. Ich weiß gar nicht, war das der Stahlkäfig-Kampf? Ist da eigentlich auf Lockdown gar nichts mit Kevin Nash? Bisher noch nicht, aber die Card umfasst bisher ja auch nur 4 Matches, was für TNA-Verhältnisse extrem wenig ist. Ja, was? Also ist da auf der Card gar nichts bei Lockdown? Nee, also wie gesagt, auf der Card sind für TNA-Verhältnisse nur 4 Matches drauf, was natürlich ziemlich wenig ist. Also ich würde ja erwarten, dass noch irgendwie Kevin Nash und Scott Hall und Shawn Waltman gegen Eric Young und zwei weitere irgendwie auch noch irgendwie eventuell auf die Karte kommt. Mal sehen, aber vielleicht ist es auch eine Storyline, die sie nur für Impact machen und die nicht in Pay-Per-View kommt. Das wäre für ein Pay-Per-View auch ganz gut. Und dann könnte ja auch noch irgendwie Tag-Team-mäßig irgendwas kommen. Obwohl, ja, nee, das wird darf man eigentlich von ausgehen. Bei Your Money, ja, im Moment ist eine ganz... Ja, und da sind wir dann quasi bei dem Übergang der gestrigen Wrestling-Veranstaltung. Im Moment hat TNA im Prinzip den Tag-Team-Titel und den Frauentitel ziemlich runtergesetzt, weil der Frauentitel wurde quasi in der letzten Impact-Sendung durch ein Zufallsprinzip, dadurch, dass man eine von 4 Kisten schlüsselt. Ah ja, das habe ich gesehen. Das habe ich auf YouTube gesehen. In Botchamania. Ja, musst du mal bei YouTube eingeben, ist sehr witzig. Das kenne ich nicht. Guck dir das ruhig mal an. Ja, was ist das denn? Das ist eine Zusammenstellung von Sachen vom Wrestling, die schiefgegangen sind. Das ist sehr schön, da gibt es über 100 Ausgaben. 128 oder so müssten es jetzt sein. Das ist wirklich eine schöne Sache. Da gibt es jetzt auch eine Ausgabe zu WrestleMania. Das ist wirklich eine schöne Sache. Aha. Ja. Überlege ich gerade, was ist mit dieser TNA-Geschichte. Ja, mit diesen Tonnen, das habe ich da gesehen. Ach so. Mit den albernen Kisten. Ja. Das war, und mit der Spinne, die da rauskommt von Terra. Ja, die Spinne und der Tag Team Titel und dieser komische Vertrag da, also das war alles ein bisschen albern. Und das den Tag Team Titel haben die von TNA im Prinzip jetzt auch so ein bisschen herabgesetzt, weil der Hernandez ist ja, glaube ich, für eine gewisse Zeit nach Mexiko, um da zu wresteln. Und der wurde ja dann bei TNA über die Storyline so rausgeschrieben, dass quasi sein Tag-Team-Partner ihn angegriffen hat und ihn dann irgendwie mit dem Kopf da gegen diesen Stahlpfosten und ihn da getreten hat, dass Fernandes quasi schwer verletzt abtransportiert wurde und dann jetzt natürlich erstmal dann Wochen nicht mehr kämpfen kann. Was schon mal ein bisschen komisch ist, wenn du Tag-Team-Champion bist, dass du dann deinen Tag-Team-Partner quasi kampfunfähig machst. Weil theoretisch könntest du dir ja denken, ja gut, dann wird mir wahrscheinlich der Tag-Team-Titel auch aberkannt, weil ich habe ja keinen Partner mehr. Und ja, oder wird gesagt, du musst dir einen neuen Partner suchen natürlich, eher. Ja, Matt Morgan hat in der letzten Sendung im Interview beide Tag-Team-Gürtel so im Hals getragen und hat dann immer auch auf alle Fragen geantwortet, wir sind Tag-Team-Partner. Hat also quasi über sich gesprochen, als wenn er mehrere Personen wäre. Anfang von der Impact-Sendung, die jetzt am Montag kommt, da war wohl irgendwie Amazing Red sein Partner, was ja irgendwie gar nicht so richtig zusammenpasst. Ja, nicht wirklich. Und die haben dann wohl irgendeinen Kampf gewonnen, da hat Amazing Red aber dann so aufwendige oder herausragende Moves gezeigt, dass Matt Morgan ihn dann fertig gemacht hat mit der Begründung, dass er ihm die Show gestohlen hat. Was ich ganz interessant war, Matt Morgan war gestern bei der Hannover Veranstaltung der EWP, der European Wrestling Promotion, im Main Event. Der hat da gegen, wie heißt er noch? Cannonball Grizzly, ich denke mal an Giant Haystacks, aber es ist Cannonball Grizzly, das ist auch so ein dicker Amerikaner, der zurzeit in England lebt, gekämpft. Und Matt Morgan, der hat mich positiv überrascht. Da dachte ich erst, das wird bestimmt nichts mit dem hier in Hannover. Das wird bestimmt so ähnlich wie mit Kip James, der damals in Hannover war und den das alles nicht interessiert hat, weil das ja nur vor relativ wenigen Fans ist und der eigentlich ganz andere Kulisse gewohnt ist. Aber der Matt Morgan hat das sehr ernst genommen. Der hat seine TNA Tag Team Gürtel auch mitgebracht. Also der läuft wirklich rum, wie man sich das vorstellt von einem echten Champion. Der hatte beide die Gürtel und in Hannover bei dieser Veranstaltung, jetzt hat ja mal so, am Anfang werden ja alle Wrestler, marschieren dann ein in den Ring und werden quasi, dann sind alle Wrestler der Veranstaltung zusammen im Ring und jeder einzelne wird dann vorgestellt. Da hat Matt Morgan schon die Gürtel dabei gehabt und dann später auch beim Kampf und das war ganz gut. Der Kampf selber von der Qualität her war jetzt nicht so herausragend, war gestern sowieso, die Kämpfe waren sowieso nicht so wirklich herausragend, aber dafür war ziemlich viel Interaktion so mit dem Publikum und es ging auch in zwei Matches dann quasi ins Publikum, was ganz lustig ist, weil dann der eine Ordner da von der Wrestling Promotion immer sehen muss, dass er die Leute aus der ersten Schulreihe möglichst schnell da wegbekommt. Und einmal ging es auch auf die eine Seite, da mussten wir die zweite Schulreihe dann auch noch da leer räumen, weil da ging es dann ziemlich weit rein. Das fand ich, das ist dann immer ganz schön. Von daher hatten wir auch, wenn die Menschen. Saßt du denn auch weiter vorne, oder wie? Bitte? Saßt du dann auch weiter vorne, dass du dann weg musstest, oder? Nee, die Karten in den ersten beiden Reihen, die sind mir zu teuer. Ich glaube, die kosten 30 Euro. Und ich hole mir immer in der 6., 7. Reihe so Karten, die kriegst du dann für 15 Euro. Und da siehst du auch gut genug. Also, das ist alles so klein und so dicht dran. Dann brauchst du nicht in die erste Reihe. Und außerdem musst du dann wirklich auch ein bisschen aufpassen in der ersten Reihe. Das hat ja der Brian Alvarez erzählt, als die beim WrestleMania-Wochenende bei Ring of Honor waren. Da gab es ja auch so einen Kampf mit dem Necro Butcher. Und die haben dann auch, das ist ja üblich bei Necro Butcher-Kämpfen, im Publikum gekämpft. Und auf einmal saßen die Wrestler da mehr oder weniger bei ihm direkt auf dem Schoß. Also wortwörtlich. Da sagt er auch, das hat ihm dann auch gereicht. Also das ist so eine Sache. Ja, also der Matt Morgan, der jetzt da als Tag Team Champion im Prinzip so ein bisschen alleine dasteht, der hat mir ganz gut gefallen. Bei TNA weiß ich nicht, wie es da mit seiner Storyline jetzt wirklich weitergeht. Also das ist mir noch nicht so ganz klar. Da scheint aber ja auch kein Tag Team Kampf dann ja bisher auf der Lockdown Card zu stehen. Nee, bisher noch nicht. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist aber die offizielle Card auf Dingenskarten hier, tnrwrestling.com, also das ist schon so richtig. Ja, wobei ich glaube nicht, dass das bei vier Matches bleibt. Nee, da werden wohl noch zwei, drei zukommen. Das ist mindestens, drei vielleicht nicht. Man weiß es nie bei TNA. Ich würde mal hoffen, weil ja dieses Lethal Lockdown ziemlich aufwendiges Match ist, dass sie nicht mehr als sechs machen. Das wäre, glaube ich, ganz gut, weil dann hätten die einzelnen Matches auch entsprechend Zeit. Tja. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht noch irgendein Frauenkampf dazukommt als Lückenfüller und dann vielleicht noch, weiß ich nicht, vielleicht kommt ja noch irgendwas mit Matt Morgan oder Kevin Nash oder was auch immer. Thomas, was hörst du denn gerade für Musik? Habe mir, obwohl ich mir ja eigentlich in diesem Monat nichts mehr hätte kaufen dürfen, habe mir gestern war ich noch kurz nach dem Essen in der Stadt und dann bin ich noch kurz bei Saturn reingegangen und dann wollte eigentlich nur gucken, ob sie da die neue Dendemann CD haben, die war aber gerade schon wieder weg. Die hatten zwar ein Fach für Dendemann, da war aber die CD nicht mehr drin. Und dann bin ich da durch den Gang gelaufen und dann habe ich gesehen, dass es von dieser wunderbaren Compilation So 80s einen zweiten Teil gab oder gibt. Da habe ich dann auf der Webseite rausgefunden, dass die wohl jetzt im März rausgekommen ist. Und musste ich dann leider gegen meine Regel verstoßen und mir die mitnehmen. Das ist eine Dreifach-CD-Box. Das ist jetzt für dich, glaube ich, nicht ganz so interessant. Das ist für mich interessant, weil das so aus den 80ern viele Sachen sind, die ich halt damals gehört habe. Und das ist so, dass da ist immer eine CD, das ist rausgegeben von diesem DJ-Duo Blank & Jones. Da ist die erste CD ist immer so ein Mix von diesen 80er-Geschichten, den die zusammengestellt haben. Und dann gibt es eine zweite und eine dritte CD und da sind dann immer Extended Remixes. Also so damals in den 80ern, dann kamen ja die Maxi-Singles raus. Und da sind dann immer, sag ich mal, nicht ganz so bekannte Versionen von den Maxi-Singles, die man halt auf so anderen 80er-Jahre-Compilations nicht so oft hat, sind da dann vertreten. Die habe ich aber noch nicht jetzt ganz durchgehört. Also die höre ich jetzt. Und ansonsten habe ich ein bisschen geguckt bei den Podcasts. Da gibt es auch einige ganz ganz gute Musikpodcasts. Leider wenig im Rockbereich. Also das meiste, was da läuft, ist dann doch schon im Elektronik- und Dance-Bereich. Aber da habe ich mir jetzt mal 3-4 abonniert und da habe ich gestern so einen DJ-Mix gehört. Der war erstaunlich gut. Also das war richtig... Das war richtig gute CD-Qualität, muss man sagen. Das ging auch über eine Stunde, also so hatte so ungefähr auch CD-Laufzeit. Und da weiß ich nicht, wie die das rechtlich geregelt haben. Weil das war so ein Mix, da war dann zum Beispiel mittendrin auch irgendwie mal was von Lady Gaga oder Timbaland oder anderen Bekannten mit drin. Und die darf man ja in dem Podcast eigentlich nicht verwenden. Ich weiß nicht, das könnte sein eventuell, dass das ein Australier ist, der das macht. Ich glaube, in Australien entweder achten die da nicht drauf oder die haben ein anderes Recht, was solche Geschichten angeht. Also da höre ich jetzt, also da habe ich jetzt mal ein paar Musikpodcasts abonniert und da werde ich mich jetzt dann auch ein bisschen durchhören, damit ich nicht zu häufig gegen meine Regel verstoße, nur einmal im Monat eine CD zu kaufen. Ja, einmal im Monat eine CD kaufen ist Quatsch, das schaffe ich sowieso nicht, das will ich auch gar nicht schaffen. Ja, ich höre momentan Shoutout Louds Work. Was hast du dir denn gerade gekauft? Ich gerade gekauft? Ich habe mir die Donuts gekauft. The Long Way Home. Hast du die schon gehört? Nein, ich höre momentan Shoutout Louds Work. Das werde ich wohl bis Dienstag, denke ich mal, werde ich damit abschließen und dann kommen die Donuts. Ich weiß nicht Donuts, genau, ob Donuts oder Donuts, aber Donuts sind auf jeden Fall lecker. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Donut wäre ja dieses Gebäck. Das schreibt sich, glaube ich, aber D-O-U-N-U-T-S oder so. Ja, mit einem N dazwischen. Donuts, glaube ich. Ich weiß es auch nicht genau. Aber ich glaube, wir kommen von To Do und Not. Also die Nicht-Tua quasi. Die Donuts, glaube ich. Weiß ich nicht. Aber war eine sehr interessante Geschichte in der Visions drin. War ich auch kurz in Versuchung, mir die zu kaufen. Aber da kannst du mir ja mal sagen, wenn du die gehört hast, wie die ist. Also ich habe dir heute eine DVD-Zusammenstellung gemacht. Ja. Ja, und da kannst du doch mal hören. Ja, das ist gut. Hast du die Deluxe Edition da, diese Box? Oder hast du die habe diese Deluxe Edition, diese Box, wo ich vorher gar nicht wusste, was da denn überhaupt drin ist. Da ist ein Bilderbüchlein mit drin. Das kann ich dir nur natürlich, ich könnte dir das natürlich einzeln jetzt jede Seite abfotografieren, das habe ich jetzt aber natürlich nicht gemacht. Das kannst du mir mal zeigen, wie ist denn das? Ja, sind halt Bilder, ne? Achso. Ob ich dir das zeigen werde, weiß ich nicht. Ich könnte das dann natürlich auch wieder zeitig verkaufen. Ja, wenn das legal ist. Kannst du auf Amazon wieder verkaufen? Ja, haben wir wieder gemacht. Ich habe jetzt schon wieder zigtausend Artikel von, ich weiß nicht, 200, 300 Euro bestimmt verkauft. Das ist eine ganze Menge. Also meine letzte Überweisung von Amazon lag irgendwie so bei 60 Euro. Ja, ich habe allerdings jetzt auch wieder einen ganzen Stapel gehabt. Ja, ich habe in letzter Zeit geht nicht mehr so viel raus. Also ich habe immer genau 25 Artikel drin ich die genau auf einer Seite da auf dieser Übersichtsseite pflegen kann, weil da passen ja genau 25 Artikel auf eine Seite, da muss ich da nicht wild hin und her blättern. Habe ich gesagt, oh, das ist eine gute Zahl, 25. Und immer wenn ich was verkauft habe, dann stelle ich dafür gleich irgendwas anderes dar. Ich habe momentan jetzt nur noch 8 Artikel, aber ich habe auch noch einen ganzen Haufen Musik, den ich da nochmal reinstellen kann nacheinander und so. Ja, ich habe da auch ewige Sachen, ich habe da auch Sachen drin, die sind da schon seit ewigen Zeiten drin, die werde ich wahrscheinlich nie verkaufen, die müsste ich. Ja, das haben wir jetzt durch den neuen Account ja danklicherweise nicht mehr. Das ist jetzt ja alles weg. Das werde ich jetzt auch gar nicht erst wieder machen, wenn ich weiß, dass sich das sowieso nicht verkauft. Ich habe da jetzt zum Beispiel noch eine Michael Wendler CD drin, da glaube ich auch fast nicht, dass sie überhaupt jemand mal kauft. Wie bist du denn an so eine blöde CD gekommen? Tja, man weiß das auch nicht, du. Hast du dir die selber gekauft? Ja, die habe ich mir selber gekauft, du. Ach du Schande, da musst du ja einen geistigen Umnachtpunkt gehandelt haben. Im Wendlerwahn. Das ist ja furchtbar. Ja, das ist furchtbar. Ein gutes Lied ist drauf. Das kann ich. Leider darf ich das nicht vorspielen. Wir könnten das ja in der 100. Dropkick-Drama mal, singen, nachsingen. Das würde Spaß machen. Ja, du hattest mir ja auch geschrieben, du hättest jetzt den Song für die 100. Ja, das dachte ich. Ich hab mich leicht versehen. Ich dachte im Laden, okay, Akustikversion, ja super, das können wir ja perfekt nachsingen, aber dann habe ich entdeckt, Akustikversion und Instrumentalversion sind ja zwei verschiedene Dinge. Ja, Akustik ist halt mit akustischen Instrumenten, aber durchaus auch Gesang. Ja, da habe ich mich leider versehen. Ich werde dann nochmal gucken, ob ich da noch was finde. So, heute Abend gibt es ja wieder schönes Trash-TV im Fernsehen. Ja, was gibt's denn eigentlich? Gibt die Legende von Beowulf, habe ich gesehen, aber ich glaube, das muss ich mir nicht antun. Nein, heute gibt es ja auf Kabel 1 Deutschlands beste Partyband. 15 Hobby-Kombos rocken gegeneinander an. Der Gewinner erhält 10.000 Euro und spielt im Vorprogramm der Scorpions. Oh, das klingt gut, das... Wenn es dazu einen Soundtrack gibt, dann kannst du dir den ja mal kaufen. Da sind bestimmt auch so furchtbare Lieder, die man schön zusammen singen kann drin. Das ist, glaube ich, sowas irgendwie wie Deutschland sucht den Superstar nur halt für irgendwelche Partybands. Da werde ich mal reingucken. Das ist bestimmt ganz furchtbar und ganz schlecht und das ist hoffentlich so schlecht, dass es dann wieder unterhaltsam ist. Ich werde jetzt gerade mal twittern. Ich nehme mit Thomas eine neue Ausgabe auf. Ja, mein Twitter-Account habe ich ja gelöscht. Nee, also da kann ich dann nicht mehr dann... Account habe ich auch gelöscht. Kann ich nicht mehr zu deinem Account verlinken. Mein Xing-Account habe ich auch gelöscht. Da habe ich allerdings noch von Xing eine Rechnung, die ich bezahlen soll. Das ist jetzt irgendwie schon die zweite Mahnung. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich da mal gucke, was die da machen. Oder ob ich die jetzt dann doch mal bezahle. Wahrscheinlich werde ich es dann doch mal bezahlen. Was für ein Account? Das ist quasi Facebook, nur dann mehr so fürs Geschäftsleben. Also, das ist so eine Rechnung, hast du da was bestellt oder was? Bitte? Hast du da was bestellt oder was? Nee, da muss man, wenn man die Premium-Dienste nutzt von diesen Xing-Geschichten, da muss man da eine monatliche Gebühr bezahlen. Ja, wofür brauchst denn du da Premium-Dienste? Was gibt's denn da Schöneres? Ja, das ist beispielsweise, ja, für so Geschäftsgeschichten ist das schon interessanter, ne? Weil die Premium-Geschichten ist beispielsweise, da kannst du dann genau in Statistiken sehen, wer auf deinen Profilseiten war. Und das ist zum Beispiel interessant, wenn irgendwie jemand von einer anderen Firma auf deinem Profil war, warum ist er da draufgegangen und was hat er sich da genau angeguckt. Und das kann man als kostenfreier Nutzer, kann man solche Statistiken nicht sehen, als Premium-Nutzer kann man die dann sehen. Also für das Geschäftsleben macht das dann schon Sinn. Aha. Ist auch nicht so furchtbar teuer, aber ich habe es jetzt, also die letzten 2 Jahre hat es jetzt noch nicht so viel gebracht. Deshalb habe ich gesagt, nachdem sie da diese Facebook-Accounts geknackt haben, dass ich bei den Stellen, die mir nicht wirklich was gebracht haben, mich wieder abmelde, weil das ist mir sonst zu viel Ärger. Mhm. Ja, wir hatten ja, mir ist letztens aufgefallen, bei iTunes hatten wir ja den Account mit der Kreditkarte, die ist jetzt ja ausgelaufen, wir haben keine neue. Und dann habe ich da letztens festgestellt, ich habe bei iTunes 2,99 € Schulden. Und haben sie die dann irgendwie, haben sie dich angeschaut? Nee, bisher haben sie noch nichts gemacht, also das steht da bisher nur noch in meinem, wo ich die Rechnungswege ändern kann. Ja, ich habe da bisher noch nichts geändert, ich werde mal gucken, was da passiert, vielleicht kommt da nochmal was, vielleicht nicht. Es könnte sein, dass da nochmal eine Mahnung kommt, so ähnlich wie ich das bei Xing habe. Ja, mal sehen. Das hat mich dann wohl dargestellt, als die Ich habe dann einmal Kreditkarte schon gehabt, wieder weg als war. eine Kreditkarte aufgelaufen ist, dann auf Libri. Da wurde ich dann angeschrieben, eine Rechnung für zwei E-Books, die ich da gekauft hatte. Da wurde ich dann angeschrieben und da musste ich dann, da haben die mir sozusagen die Kontonummer und die Bank da anzugeschickt, da musste ich das dann quasi überweisen, das Geld. Aber da ich die E-Books auch gekauft habe und auch gelesen habe, habe ich das dann natürlich überwiesen, ne? Weil das, ich will ja keinen wissentlichen Betrug begehen. Nee, ist korrekt. Ja, was liest du denn gerade? Ich lese immer noch diesen Krimi, den ich, was ich dir da mal zugeschickt habe. Ich weiß gar nicht, wie heißt der? Bullenhitze, glaube ich. Da Hast mir bin ich da mal jetzt was zugeschickt? so zu zwei Drittel durch. Der ist so ganz unterhaltsam, ganz nett, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Deshalb geht das auch alles ein bisschen langsam voran. Zumal ich hier noch zwei Fachbücher habe und dann auch noch ein bisschen im Stern gelesen habe und Ach, ja, da den muss ich liest du jetzt auch? bekommen. Bitte? Den liest du jetzt auch? Ab und zu. Also manchmal entscheide ich dann, ob ich mir eine Fernsehzeitung kaufe oder ob ich mir stattdessen den Stern hole und da die Fernsehbeilage nehme. Weil ich gucke ja nicht so viel Fernsehen und diese TV-Spielfilm, da ist mir ehrlich gesagt pro Tag steht mir da viel zu mir das viel zu viel beschrieben. Vier TV-Spielfilm. Seiten. Vier Seiten Übersicht in der Sternbeilage, die reichen für das bisschen Fernsehen, was ich gucke, aus, um mich da zu orientieren. Okay, wann hast Also du wenn mir man denn das mal mal was so von dem Buch präsentiert. geschickt? Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern und ich finde hier auch gerade mal gar nichts. Was findest du nicht? Zu dem Buch. Du müsstest mir mal erzählen, was das für ein Buch ist. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, es heißt Bullenhitze. Ich bin mir nicht ganz klar über den Titel, aber es ist im Wesentlichen eine etwas eigentümliche Geschichte. Und zwar geht da ein Ehepaar zu einem sogenannten Dinner in the Dark. Das ist so ein Eventessen bei einem, in einem italienischen Restaurant, wo quasi die Leute, die da bei diesem Dinner teilnehmen, im Dunkeln sitzen. Und quasi im Dunkeln das Essen zu sich nehmen, damit die nicht sehen, was sie essen, sondern quasi nur den reinen Geschmack wirklich haben. Und dieser eine Geschäftsmann von der bei diesem Dinner in the Dark ist, der ist Bestatter. Der hat dann irgendwann abends ganz üble Magenkrämpfe und der stirbt dann nächsten Tag. Und das sieht so aus, als wenn da irgendwie bei dem Essen eventuell was passiert ist. Und dann ist das so eine Geschichte jetzt, der ist ja dadurch, dass er Bestatter ist und kommen da so ein bisschen politische Verpflichtungen hoch. Es geht nämlich darum, dass in irgendeiner Stadt das größte Krematorium in Deutschland gebaut werden soll. Und dann geht es um die Verwicklung im Hintergrund, wie die Bestatter darin verwickelt sind, welche Bestatter welchen Krematorien welche Aufträge geben, welche Politiker versuchen, diese Aufträge zu bekommen, dass dieses Krematorium gebaut wird oder auch nicht gebaut wird. Und dann stirbt zum Beispiel von dem Bauunternehmen, der Besitzer des Bauunternehmens, der diesen Auftrag wohl bekommen sollte, stirbt dann und der Sohn übernimmt das Geschäft. Und das scheint alles irgendwie damit miteinander zu tun zu haben. Aber ich weiß jetzt noch nicht genau, wer das Ganze ist. Aber es scheint irgendwie in dieser ganzen Bestatterszene irgendeine ja, politische Verflechtung zu geben und da muss ich mal gucken, wer jetzt wen da Wie lange liest du da schon welche dran? Meinung bekommt. Lese ich jetzt vielleicht, weiß ich nicht, so ein, zwei Wochen oder so. Wie viele Seiten waren das? 300. Doch, das finde ich doch sehr ermutigend, dass es auch noch andere Personen gibt, die mit deinem Buch länger brauchen als ich. Ja, wie gesagt, ich lese ja nebenbei noch ein paar andere Sachen. Manchmal mache ich das so, dass ich dann am Wochenende wirklich ein Buch von vorne bis hinten durchlese. Und manchmal so wie dieses Wochenende, da hatte ich dann so viel Zeug zu gucken. Dann kam ja heute noch UFC, dann habe ich noch SmackDown geguckt, dann kam Schlag den Raab. Dann komme ich so gut wie gar nicht weiter, außer dass ich halt morgens dann Frühstück ein bisschen lese. Jetzt Kommt das kam mir mal vor. gerade bei dem Buch irgendwie so eine ganz komisch fiese Vince Russo-like Match-Idee, Match in the Dark. Das wäre auch eine ganz nette Sache. Da gibt es dann irgendwie so Shops und das ganze Publikum kann dann irgendwelche Sachen rufen und man sieht nichts. Das ist auch eine schöne Sache. Ich Ja, das erinnere würde mich ich machen. hier, als wir mal so einen UFC-Kampf gesehen haben und das Bild ganze Zeit stoppte und wir ganze Zeit auf die Kommentare gehört hatten. In Emden. Ja, ich kann mich dunkel erinnern. Das wäre eine ganz fiese Idee, aber ich glaube, da wollen wir auch nicht weiter drauf eingehen. Vince Russo ist das zuzutrauen. Ja. Er hat ja sowas Ähnliches schon gemacht, indem er den Kämpfern diese Säcke über den Kopf gezogen hat. Blindfold Match oder irgendwie so hieß das. Das war auch schrecklich. Ich glaube, das war auch bei Lockdown im Steel Cage. Genau, das war irgendwie mit, war das nicht sogar der eine von Beer Money oder so? Ja, Harris, Robert. Waren das nicht sogar beide gegeneinander? James Storm gegen Robert. wie hieß der andere? Harris? Robert Harris? Nee. Nee, James Storm heißt der andere und der andere, der eine und der andere, wie der früher hieß, weiß ich nicht. Das waren auch nicht die Beer Money, sondern bei Beer Money ist es ja Robert Root und das war noch das Tag Team vor Beer Money, als James Storm und diese andere noch diese, ich weiß nicht, American Cowboys oder irgendwie so nannten die sich. Das war ein furchtbares Match. Das war eines der schlechtesten Matches des Jahres. Also das war quasi schon das Umgedrehte. Da war es dann halt nur dunkel für die Kämpfer, noch nicht fürs Publikum. Und wenn sie jetzt noch das fürs Publikum dunkel machen, ist das quasi die logische Weiterentwicklung in der Geschichte von Vince Russo. Das Oder würde die machen damals das gut so zu ihm ganz passen. cool, so bei jedem, wie das bei den WWE-Spielen immer bei diesem Inferno-Match war, bei jedem lauteren Move blitzt dann einmal so ein Licht auf. Das wäre auch ganz witzig. Ja, das habe ich nicht gespielt. Übrigens kam neulich eine interessante Diskussion hoch. Da hat jemand bei dem Pro Wrestling Torch Podcast die Frage gestellt, weil ja WWE jetzt quasi das Blut vollständig unterbunden hat und verboten hat, ob das jetzt auch bei den Videospielen, ich komme ja jetzt gerade drauf, weil du die Videospiele erwähnt hast, ob sie das bei den Videospielen dann in Zukunft bei den neuen Spielen jetzt auch so machen werden. Ich hoffe nicht, weil dann würde ich mir keins mehr kaufen, denn das Blut war immer ein wichtiger Teil. Wenn man da mal so ein Extreme Rules Match macht, dann war das doch immer schon sehr schön, den Gegner da mit dem Stuhl blutig zu schlagen. Bist aber ganz schön blutrünstig, wenn ich das mal so sagen darf. Nein, aber das sah halt schon immer ganz nett aus und das gehört dazu. Das geht sonst nicht. Ja, ich lese momentan Der Fänger am Roggen, falls dich das interessieren sollte. Ja, und wie findest du das? Bisher sehr gut. Da lese ich jetzt auch schon eine ganze Zeit dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe jetzt aber in letzter Zeit wieder einiges gelesen. Das heißt, ich dürfte das auch bald durchhaben. Das ist natürlich auch dadurch, dass es ja schon 50 Jahre alt ist, ein bisschen schwieriger zu lesen, weil die Sprache ein bisschen anders ist. Nicht so schwierig, aber halt ein bisschen anders. Es geht. So Aber schlimm das ist nicht. denke ich, okay. Und das ist auch ein Klassiker, den sollte man auch wirklich gelesen haben. Du hattest davor das Buch Crazy gelesen und das hat dir gefallen, habe ich gesehen. Das hat mir gefallen, das aktuelle gefällt mir aber, glaube ich, sogar noch mal ein Tickchen besser. Die ganzen Bücher, die so wie Crazy oder andere, die haben sich ja quasi daran orientiert. Das eine ist quasi der Klassiker, die Grundlage, und das andere ist dann im Prinzip so eine Art Übertragung auf eine andere Zeit. Hast du dir denn die Verfilmung von Crazy, als sie auf ProSieben kam, angeguckt? Ja, ich habe dembezüglich habe ich auch noch mal hinten bei dir im Zimmer geguckt und zwar steht da Crazy auch noch mal als Videokassette, habe ich gesehen. Ja, die kannst du dir mitnehmen. Ich habe sowieso keinen Videorekorder mehr. Wenn du einen Videorekorder noch hast, auf dem du Noch, das der gucken soll kannst. aber auch weg. Bitte? Noch, aber der soll auch weg. Ja, musst du dir überlegen. Wenn ihr den noch angeschlossen habt, kannst du dir die Kassette nehmen und den gucken. Ich habe den Film hier auch als DVD. Das heißt, du hast dir den da nicht im Fernsehen angeguckt. Doch, ich habe mir den natürlich auch im Fernsehen angeguckt, wie ich das auch schön getwittert hatte. Ja, das habe ich nicht gelesen. Da bin ich jetzt. Und wie fandst du den? Fand ich auch gut. Der Stadelober, der ist ziemlich gut als Schauspieler, ne? Ja, der war mir auch bekannt. Der war ja Ja, schon ein das paar war Mal so gesehen. eine seiner größeren Rollen. Und das hat er schon ziemlich gut gespielt. So, was gibt es denn noch an Neuigkeiten aus der Wrestling-Szene? Weiß ich gar nicht. Nichts Großartiges. Gestern mal UFC Pay-Per-View, hast du nicht geguckt? Nee, habe ich leider zu spät erfahren, sonst hätte ich das wahrscheinlich geguckt. So, muss ich mal gucken. Ich Aber habe auch sonst. mir, ich hab mir auch schon mal drüber, Gedanken drüber gemacht, ob ich jetzt mal kurze Pause von WWE mache und stattdessen TERA und UFC gucke. Also wenn du UFC gucken willst, dann solltest du damit jetzt sofort anfangen. Und vor allen Dingen solltest du dann, weil jetzt gerade die 11. Staffel von Ultimate Fighter angefangen hat, die Reality-Show, dann solltest du da auch vor allen Dingen mit einsteigen, weil das ist immer eine sehr unterhaltsame Sendung, wo man ganz gut in dieses Geschehen reinkommt. Und dadurch, dass da erst zwei Folgen liefen und die Folgen ja mit 45 Minuten auch immer kurz und knackig sind, da könntest du jetzt noch reinkommen. Also da könnte man jetzt noch die ersten beiden Folgen gucken und dann ab quasi Mittwoch mit der dritten Folge gut reinkommen halt. Ja, und Pay-Per-Views lief jetzt ja gerade ich weiß nicht, das war glaube ich 112. 112. Ja, war ganz Ja, wobei ich mir Ultimate Fighter ja nun nicht unbedingt angucken muss, um das aktuelle UFC Pay-Per-View Geschehen zu verfolgen. Das muss ja nicht dazu. Nee, muss man nicht, aber ich finde, ich weiß nicht, mir gefällt diese Reality-Show ganz gut und man kriegt dadurch so ein bisschen den Hintergrund, wie die Leute trainieren mit und das finde ich, das hilft dann auch, wenn man die Pay-Per-Views guckt, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was das gekostet hat, sich für so einen Kampf vorzubereiten. Ja, vielleicht mache ich das wirklich mal so, dass ich WWE jetzt nur noch Pay-Per-Views gucke und das dann mal. Storylines in dem Sinne gibt es ja nicht wirklich. Das ist der sozusagen der Nachteil, den UFC im Vergleich zu Wrestling hat. Im Wrestling kannst du halt Kämpfe, wenn du es gut machst, mit Storylines entsprechend noch ein bisschen besser machen. Bei der UFC gibt es das ja nur eingeschränkt, dadurch, dass halt die Fighter, die richtig gut sind und eine Ahnung von Marketing haben, dass die halt den Kampf ein bisschen aufbauen, indem sie vorher über den Gegner ein bisschen schlecht sprechen. Ja, schade, man wäre durchaus nicht verkehrt, jede Woche mal so eine ganz kurze, halbstündige oder so Sendung zu machen, um ein bisschen Story auf jeden Fall ein bisschen aufzubauen. Aber gibt's halt Ja, das nicht. können sie, das wollen sie bei UFC natürlich nicht, weil die wollen ja UFC als seriösen Sport und nicht als Unterhaltung verkaufen. Die wollen ja dann schon eher, dass es so von der Seriosität her so wie beim Boxen ist. Nur halt unterhaltsamer. Ja, was haben wir denn noch? Letzter Film, den du gesehen hast. Nee, erstmal musst du mir noch sagen, NXT. Was hältst du generell von NXT? Und hast du die letzte Folge gesehen? Ja, letzte Folge habe ich noch nicht gesehen. Generell, soweit ich das bisher geguckt habe, fand ich es ganz gut. Ich habe aber gelesen, dass es jetzt qualitativ runterging. Da muss ich mich dann nochmal selber drüber von überzeugen. Auch die vorletzte Folge fand ich nicht so toll, aber die letzte fand ich wieder sehr unterhaltsam. Also jetzt vom letzten Dienstag. SmackDown ist jetzt gerade hier zu Ende gelaufen, das war keine besondere Show, war okay. Also war schon unterhaltsam, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Jetzt wird Zeit, dass Extreme Rules kommt. Aber das ist ja dann, glaube ich, auch in 3 Wochen, ne? Ja, ich glaube schon. So, was wolltest du fragen? Irgendwas mit dem Film, hast du gefragt. Ja, was hast denn du als letztes Film gesehen, so technisch? Ich kann mich gar nicht erinnern, ehrlich gesagt. Ich habe im Kino war ich seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich habe auf DVD war das letzte, was ich geguckt habe, so ein Konzertmitschnitt von Simon und Garfunkel. War also auch kein Film. Im Fernsehen habe ich seit Ewigkeiten keinen Film mehr geguckt. Ich weiß es gar nicht. Was habe ich denn als letzten Film gesehen? Mir fällt es im Moment nicht ein. War das der letzte Film? Könnte sein, dass das dieser Shutter Island war. Den hast du Danach. gesehen, den will ich ja auch gerne sehen, aber da komme ich ja nicht ins Kino. Den finde ich, fand ich nicht so toll. Hat mich enttäuscht. Das war im Prinzip der erste Scorsese-Film, von dem ich eher enttäuscht war. Ich fand den ziemlich langweilig. Und auch ziemlich weit hergeholt und abstrus. Ja, Also den will ich unbedingt technisch. noch sehen, aber da muss ich ja wa anscheinend wahrhaftig auf die DVD warten, was ich auch eine Unverschämtheit finde, dass ich da nicht in das Kino komme. Aber so ist das. Naja, abgefüllt ist der Fall. freigegeben, ab 16, ab 18. Ja, ab 16, da komme ich nicht rein. Ich komme auch in Kick-Ass nicht rein. Da habe ich nämlich Poster für die Premiere gesehen und dachte, oh cool, da können wir ja mal hingehen, aber auch ab 16. Das wundert mich, der hätte sogar ab 18 sein können. Aber der ist, nee, stimmt, der ist in den USA, glaube ich, bei dem US-Trailer habe ich, glaube ich, gesehen, rated R. Also eher. Aber den würde ich mir im Kino angucken. Der kommt ja, glaube ich, weiß ich nicht, nächste Woche oder so? Ja. Hm. Also den Donnerstag. Film, die beiden Filme, die ich gern sehen würde, das eine ist dieser Anvil, diese Musikdokumentation. Der läuft hier aber nicht im Kino, da werde ich wohl warten müssen, dass die DVD rauskommt. Die werde ich mir dann auf jeden Fall zulegen. Und den Kick-Ass, den werde ich, da werde ich dann, denke ich, nach langer, langer Zeit mal wieder ins Kino gehen. Ja, ich würde auch viele Filme gerne nochmal sehen, aber da komme ich alle nicht ins Kino. Ich habe mir aber gestern, war es gestern, ja war es gestern, es war gestern, Alice im Wunderland angeguckt. Und, wie war der? Gefiel mir sehr gut. Der einzige Film, der mich jetzt so interessierte, wo ich auch reinkam. Ja, gefiel mir gut. Den hast du aber nicht in 3D gesehen, ne? 3D habt ihr da 3D läuft in Emden leider nicht, also nein. Schade. Ja, fand ich auch schade, aber... Wobei, ich habe hier im Kino auch noch keinen 3D-Film geguckt. Müsste eigentlich mal hingehen, weil es gibt auch nur ein Kino hier, was diese 3D-Technik hat. Bei den anderen laufen die Filme dann in 2D. Aber da haben einige schon berichtet, das soll ziemlich, also zumindest bei Avatar, der ist ja speziell dafür auch gedreht worden, das soll schon ziemlich beeindruckend sein. Ja, dann mach das doch mal. Jetzt wird hier ein bisschen gescheppert im Hintergrund, weil ich jetzt anfange abzuwaschen. Weil ich will ja um 8 Uhr dann pünktlich diesen albernen Krempel da mit dieser Partyband gucken. Ja, ich glaube, das werde ich auch mal gucken. Ich glaube, da kann man gut ein bisschen Sternbein lesen. Ist, glaube ich, so eine Sendung, da reicht das, wenn man da ab und zu mal hinguckt. Aber da muss man, glaube ich, nicht so konzentriert zu gucken. Nee, das kann durchaus gut sein. Ja, ich habe noch ein ziemliches Piepen im Ohr, stelle ich gerade fest. Was hast du? Ziemliches Piepen im Ohr. Woher kommt das? Warst du krank? Nee, ich habe wieder so meine Ohrenprobleme, wie immer. Die Mittelohrentzündung? Ja, da sind wohl irgendwelche Unterdruck, Lufträume, tralala. Ich nehme da jetzt so ein Nasenspray zu, was ich mir jetzt eigentlich auch gerade mal wieder hier nehmen kann, damit das besser wird. Mhm. Ist nicht gut. Ja, der Brian Alvarez, der hat im Moment ganz schlimm Husten. Das hört man im Moment in den ganzen Podcasts. Ich glaube, im Moment geht so auch wieder für diese Saisonkrankheiten, geht die Zeit wieder los. Ich merke das bei mir auch, dass es so ein bisschen, dass da so ein bisschen Schnupfen jetzt hochkommt. Ich hoffe nicht, dass es jetzt nächste Woche irgendwie schlimmer wird, weil ich ja nächste Woche noch nach am Dienstag nach Hamburg muss und da ja auch ein bisschen sprechen muss. Ja, interessant wird auch, wenn du dann zum Wrestling geht, wie das wird. Wenn man dann die ganze Zeit so einen Katzen im Hals hat. Das ist schrecklich. Ja. So, was gibt's sonst noch Neues? Oder sind wir dann mit den News so gut wie durch? Ich glaube, wir sind durch und viel länger sollten wir eigentlich auch nicht machen. Haben wir gemacht. Den Tod von Chris Kenyon haben wir nur kurz angesprochen. Hast du von Chris Kenyon irgendwie noch ein Programm oder so im Hinterkopf, was du, wo du den mal gesehen hast? Ich glaube, nee, gar nicht. Da hast du ihn gar nicht so richtig gesehen. Ne? War, glaube ich, vor deiner Zeit, oder? Ja, ich habe da noch nichts großartig von gesehen und werde es jetzt noch nicht mehr. Nee, gut, als aktiver Wrestler hat er ja sowieso nicht mehr mitgemacht. Es gab ja so ein bisschen nur diesen Versuch. Der ist ja teilweise als Zuschauer dann zu den WWE-Sendungen gegangen und hat dann irgendwelche Plakate da hochgehalten und versucht, in die Kamera zu halten, um doch wieder von der WWE eingestellt zu werden. Also, der war ja richtig so Wrestling-verrückt. Und war ja ein Wrestling-Fan von Kindesbein an und hat es ja dann auch ziemlich weit eigentlich gebracht. Hat ja in der WCW und ein bisschen auch in der WWE ziemlich erfolgreich dann so zumindest in der Midcard gekämpft. Das ist ja mehr als viele andere Wrestler erreichen. Und das war aber alles vor deiner Zeit und das war dadurch, dass es Midcard ist, taucht das natürlich auch selten auf diesen Best-of-DVDs auf. Ich selber kann mich auch nur an ein Programm von dem erinnern, aus WCW-Zeiten. Das war die Zeit, als ich damals noch immer dann auf, ich weiß gar nicht, DSF, das hieß glaube ich damals noch gar nicht DSF, das hieß glaube ich dann noch anders. Da hatte der irgendwie ein Programm mal mit Diamond Dallas Page. Und am Anfang waren sie wohl irgendwie Freunde und dann hat Kenyon ihn irgendwie hintergangen, weil er neidisch war und dann, glaube ich, kämpfte mit Diamond Dallas Page. Und nächste Woche soll dann auch im Figure 4 Weekly Podcast eine Show mit DDP zu Chris Kenyon sein. Da bin ich mal gespannt. Der war schon relativ häufig, der Diamond Dallas Page, der ist öfter mal bei denen zu Gast. Und der ist so von seiner Erzählung immer ganz, ganz unterhaltsam. Mhm. Ja, aber dann hatten wir noch Schlag den Raab am Samstag. Ach ja, richtig. Da wolltest du noch erzählen, was da passiert ist. Nee, wolltest du doch. Nee, das wolltest du, dann kann ich nee, wolltest mal... du. Ja, der Raab ist gestürzt. Ja. Mountainbike. Ah, der Raab stirbt? Nee, der Raab ist gestürzt beim Mountainbike-Fahren, ziemlich auf den Kopf. Und war dann ziemlich unklar am Kopf, wiederum. Dann, wohl... Direkt auf den Kopf gefallen, das Rad ist ihm hinterher auch nochmal, als er schon lag, auf den Kopf wirklich nochmal draufgeknallt. Ist richtig, hat sich an die letzten beiden Runden Mountainbike konnte er sich dann gar nicht mehr richtig dran erinnern. War dann etwas wie im Kopf und war auch nicht mehr in den Spielen der Beste. Sportspiele konnte er gar nicht mehr machen und, ja, hat dann auch verloren. Ja, wobei er bei den anderen Spielen, da macht er schon dann noch einen ordentlichen Eindruck. Wie gesagt, bei dem Hochspringen, da hat der Arzt halt gesagt, das Hochspringen, das kann er nicht machen, da muss er dann die Punkte halt abgeben. Naja, also bei dem Merken war er Raab, war er für seine Verhältnisse auch recht schlecht, da war ich auch besser. Ja gut, das stimmt schon. Das war auch nicht so schwierig, ehrlich gesagt, das hat mich ja auch gewundert. Ja, das konnte sogar ich, also das war wirklich relativ einfach. Gesagt haben, dachte ich, oh je, da kommt wieder sowas ganz Kompliziertes. Da haben sie aber schon deutlich schwierigere Sachen gehabt. Ja, war auf jeden Fall ganz interessant durch diesen Unfall. Ja, also es war auf jeden Fall eine Sendung, die in Erinnerung bleiben wird. Ja, ist richtig. Dann spiele ich momentan Heavy Rain auf der PlayStation aber, 3, kann das weiter nur empfehlen. Wir sind ja noch nicht ganz mit Schlag den Raab fertig. Es wurde bei Schlag den Raab unter anderem auch ein Brettspiel oder ein Spiel Schlag den Raab mit den, was haben sie gesagt, ich glaube 30 beliebtesten Spielen von ja, Schlag das habe ich auch schon bei Amazon gesehen, das kostet 30 Euro. Hast du von diesem Spiel schon irgendwas gehört oder gelesen, was das genau ist und was da für Spiele in diesem Brettspiel drin sind? Und ob sich nee, ich habe Bilder gesehen bei iTunes, bei Amazon, aber was genau das ist, nichts kann ich dir nicht sagen, ich habe allerdings recht gute Kommentare gelesen. Geschichte, ne? Da müsstest du ja nochmal Oma und Opa Bescheid geben und wenn du die mal besuchst, dann kannst du ja mal mit Oma einer Schlacht den Raab spielen. Ja, da werden wir mal gucken. Ihr spielt ja, glaube ich, öfter mal Spielchen, ne? Ja, vor allem Uno natürlich immer. Genau, das habe ich auch gehört. Ja, so ist das. Ja, dann spiele ich Heavy Rain auf der PlayStation 3, bin da sehr überzeugt von. Das ist so ein Kriegsspiel, ne? Nicht wirklich. Nicht? Nee, das ist so ein Krimi-Thriller. Ach so. Interaktiv. Das ist so vom Namen her, hätte ich jetzt gedacht, das wäre irgendwie so ein Ego-Shooter, oder? Nicht wirklich, nicht wirklich. Ein fantastisches Spiel. Wahnsinn. Was ist daran fantastisch, die Geschichte oder die Grafik? Beides. Es ist ja, also ein paar Leute sind enttäuscht, weil es für die zu wenig Spiel ist. Man drückt ein paar Tasten und so, aber viel macht man an sich nicht. Es ist ein interaktiver Film, mehr oder weniger, aber die Story und so ist wirklich spannend, ist schön. Mhm. Das heißt, man liest viel und kann dann... Man liest nicht viel. Es gibt natürlich eine... Entscheidungen fällen oder was passiert dann? Also man liest nicht viel, es gibt natürlich eine Sprachausgabe, lesen muss man eigentlich so gut wie gar nicht. Ja, man muss Entscheidungen fällen, fragen und sowas. Das ist wirklich schön. Okay. Das klingt ganz interessant. Das ist ja, es. Weißt du, als ich das letzte Mal bei euch war, da wollte ich ja an sich noch kurz auf die PlayStation 3 gucken, aber da sind wir dann nicht mehr gekommen wegen der Sache mit dem Computer. Tja. Nächstes Mal. Da musst du übrigens immer schön dran denken, ne? Antiviren-Updates. Mach ich, klar. Die ganzen Software-Updates, es kam ja jetzt wieder einiges. Ja, das hatte ich alles. Und jetzt am Mittwoch kommt ja auch wieder einiges. Immer regelmäßig den Secunia laufen lassen. Läuft bei mir auch regelmäßig auf meinem Windows 7 Rechner. Das ist eine ganz gute Angelegenheit. Ja. Okay, ich glaube, dann dürfen wir heute auch aufhören. Ja, ich Das war die Nummer 8 und 6, 7, 8, ich habe keine Ahnung. 88 wahrscheinlich. Ja, ich glaube, das habe ich auch am Anfang mal gesagt. Es könnte sein. Es ist jedenfalls nicht hundertprozentig auszuschließen. Thomas, verabschiede dich von mich. Verabschiede von mich. Von mich. Von Mirko. Von mir. Von dir? Ja, ich verabschiede mich dann mal, Mirko. Ja, tschüss.